Scheiße, ich hab satt, verdammt nochmal. Ich hab satt, mir Tag für Tag dieses beschissene Schweinesystem einzuziehen. Wir leben hier wie Ratten in Löchern, die Scheiße. Und was ist? Tust du irgendwas, um etwas zu verändern? Du kriegst doch deinen Arsch nicht hoch und du auch nicht.